Hallo, herzlich willkommen zu Hörfehler.org. Mein Name ist Niki und ich möchte euch in dieser Nullnummer so ein bisschen das Projekt vorstellen. Ich fange am besten mal an mit meiner Person. Ich bin 39 Jahre alt, bin geboren in Bad Salzungen. Das ist an der ehemals deutsch-deutschen Grenze, schön im Thüringer Wald gelegen. Schon ein paar Wochen nach meiner Geburt bin ich dann nach Leipzig verzogen, in die Messestadt. Und letzten Endes Wendestadt, die ich dort auch vor Ort erlebt habe. Ja, ein Ereignis, das mich durchaus sehr, sehr geprägt hat in meinem Denken und ja, das mich seitdem auch nicht mehr wirklich loslässt. 1990 bin ich dann in die alten Länder gezogen, auch ein prägendes Erlebnis. Wenn du als Großstadtkind dann irgendwie aufs platte Land kommst, wo es irgendwie keinen Laden gibt, aber nur zwei Dorfkneipen und mit einem Schulbus zur Schule fahren musst, wo du früher 100 Meter gelaufen bist. Ja, das war schon eine sehr, sehr eigene, bizarre Welt, das Ganze dort. Und seit 1999 lebe ich jetzt im Saarland. Dort habe ich dann auch Anfang der Nullerjahre mit meiner damaligen Freundin das Stahlwerk Fansign ins Leben gerufen. Ein Fansign, das sich beschäftigt hat mit Musik, das heißt mit Skinhead-Punk-Musik. Dort haben wir dann Bands interviewt, Konzertberichte geschrieben, Platten besprochen, CDs besprochen, was man halt so macht. Großtragende Gedanken gehabt, was die Szene betrifft. Ja, aber nach der 5. Ausgabe war dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Und wir haben, war die Luft dann ein bisschen raus und ich habe dann ein bisschen später den Stahlwerk-Blog gegründet. Ein Blog, der sich mit Fußball beschäftigt, erreichbar unter www.stahlwerknk.de. Das NK lässt sich schon verraten, Neunkirchen. Das ist da, wo dieser Podcast hierher kommt und da, wo mein Lieblingsverein zu Hause ist, nämlich Borussia Neunkirchen. Und in dem ging es halt 4 Jahre auf diesem Blog, oder um den ging es in den 4 Jahren auf diesem Blog. Ja, eigentlich war auch das Podcasting dafür gedacht, das hat sich jetzt anders ergeben. Vielleicht mache ich da mal irgendein eigenes Thema drum, weshalb, wieso, warum. Jetzt im Moment möchte ich da eigentlich gar nicht drüber reden. Von daher, ja, kommen wir zu Hörfehler.org. Sozusagen ein Neubeginn. Also Hörfehler.org, das ist sowas wie ein Überbegriff und soll letzten Endes eigentlich nur ein Sammelbegriff sein für Podcasts mit verschiedenen Themen. Ein Podcast wird sich definitiv mit dem Thema Fußball beschäftigen, das ist schon mal sicher. Allerdings nicht so speziell oder vereinsbezogen und spieltagsbezogen, sondern ja, ein bisschen größeren Rahmen. Das heißt, ich möchte ein bisschen auf die Historie des Sports gucken, die Historie der Vereine, der Pokale vielleicht. Der Stadion, also da gibt's vieles, was man da machen könnte. In Gesprächsform, Interviewform mit Autoren, Journalisten, Bloggern, was weiß ich. Sowas wäre da denkbar. Und ja. Ansonsten muss man halt gucken, was dann technisch so machbar ist. Wäre auch vorstellbar, das irgendwann mal im Magazinstil zu machen. Das heißt, was weiß ich, 4, 5 Beiträge, 10 Minuten. Mit ein paar Einspielern zwischendurch und ein bisschen, keine Ahnung, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Wenn jemand eine Idee hat, kann er sie mir gerne mitteilen. Ich würde mich freuen. Ansonsten, worum soll es noch gehen bei Hörfehler.org? Subkultur wäre noch ein Thema. Wobei Subkultur ein bisschen großer Begriff in dem Falle ist, weil ja, mich interessieren dann halt Dinge aus den verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel würde mich sehr interessieren Punk in der DDR. Ein Thema, was mich im Fansein damals schon sehr gereizt hat und sehr interessant war, was ich gerne nochmal aufgreifen würde, weil es für mich halt damals mehr der Wind, also weil es damals so eine Art Thema war oder als Thema anstand. Dann werde ich gerne machen irgendwie was mit Graffiti, keine Ahnung, also da gibt es viele, viele Ideen, die ich da habe. Muss man halt mal schauen, was da konkret geht, weil ja, was die Erscheinungsweise des Blogs angeht, kann ich da jetzt im Moment noch nicht so viel verraten. Einfach, weil ich noch nicht weiß, wie das mit dem Veröffentlichen jetzt weitergeht, was das noch an Arbeit, also an Workflow ist und was das an Zeit beansprucht. Deshalb möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hoffe, dass monatlich mal mindestens drin ist. Und ansonsten würde ich sagen, soll es das gewesen sein für die Nullnummer. Ihr könnt die Seite erreichen unter www.hörfehler.org. Ihr könnt die Seite bei Facebook erreichen, ebenfalls unter Hörfehler und natürlich auch unter diesem Namen bei Twitter. Ich würde mich freuen über Kommentare und über reichlich Teilen und Liken etc. pp. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und denke dann bis in ein paar Wochen. Ciao! Attention, attention.